Yavaş olun, yavaş olun. Okey. Haben Sie andere Beschwerden oder haben Sie andere Krankheiten? Andere Krankheiten, Sie meinen wie Bluthochdruck oder was Oder meinen Sie damit? Zuckerkrankheit? Nee, also bisher nicht. Nehmen Sie Medikamente ein? Nehme keine Medikamente, nur hin und wieder, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, nehme ich vielleicht eine Paracetamol ein, aber sonst nehme ich keine regelmäßigen Medikamente ein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Also Appetit hätte ich. Ich könnte schon essen, aber ich kann nicht schlucken. Sie können nichts schlucken. Das ist nur mit feste Sachen, oder? Nur feste Sachen, richtig. Nur feste Sachen. Okay. Wenn Sie feste Sachen essen oder essen probieren zu essen haben, was passiert genau? Sie müssen Also übergeben oder? das bleibt da oben hängen, also so über der Brust bleibt es hängen und nach einer gewissen Zeit kommt es wieder raus. Haben Sie diese Beschwerden als erstes erfahren oder in Vergangenheit haben Sie ähnliche Beschwerden? Früher habe ich solche Beschwerden nicht gehabt, aber so vor ungefähr einem halben Jahr habe ich gemerkt, so wenn ich manchmal beim Schlucken, dass mir das da wehgetan hat. Aber das ist jetzt mehr und mehr zugenommen und jetzt geht das nicht mehr runter. Haben Sie Husten? Nur Husten habe ich nicht. Okay. Wenn Sie etwas versuchen, wenn Sie versuchen, etwas zu schlucken, gibt es ein Blut oder andere Dinge? Nee, Blut habe ich bisher nicht dabei gehabt, nee. Okay. Okay. In letzter Zeit haben Sie zu oder abgenommen? Ich meine, ein Gewicht verloren? Ja. Ja, ich glaube so um die 20 Kilo. 20 Kilo. Ja. In wie viel Zeit? 1, 2 Monate oder ein Jahr? In welcher Zeit? Ja, so ungefähr in 3 Monaten. Haben Sie für diese Beschwerden zum Arzt gegangen? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Ja, jetzt höre ich Sie. Irgendwie war das eingefroren. Ihre Internetverbindung ist instabil. Meine oder Ihre? Ich bin nicht sicher. Ich kann Sie nicht gut hören. Ja, vielleicht. Sie können mich nicht hören. Irgendwie benimmt dem Bendem hat er Internet hat das ist. Sind Sie für diese Beschwerden zum Arzt gegangen? Früher? Nee, bisher bin ich nicht zum Arzt gegangen. Das ist jetzt das erste Mal. Das erste Mal. Haben Sie Probleme mit Verdauung oder andere Dinge? Sie meinen mit Magen, ob ich Ja, mit Magenprobleme Magen habe? und Darm. Nee, also bisher nicht. Eigentlich hatte ich keine Beschwerden bisher. Haben Sie Probleme mit Stuhlgang oder Wasserlassen? Nee, Stuhlgang oder Wasserlassen habe ich keine Probleme mit. Was ist die Farbe von Ihrem Stuhlgang? Also ganz normal bräunlich. Okay. Es gibt kein Blut oder andere Dinge. Nee, Blut habe ich im Stuhl nicht gesehen. Haben Sie Probleme mit Ihrer Lunge? Wie meinen Sie, ob ich Luftnot habe oder? Lymphknoten oder Sie können gut atmen. Also mit Atmen habe ich keine Probleme, mit der Luft eigentlich auch nicht. Also ich mache eigentlich regelmäßig Sport, ich laufe auch so ein bisschen und da habe ich keine Probleme mit. Haben Sie schon bemerkt, gibt es vielleicht gibt es Lymphknoten in Ihrem Hals oder in anderen Körperteilen? Haben Sie das bemerkt? Sie meinen eine Schwellung oder Ja, eine irgendwas? Schwellung. Nee, eine Schwellung habe ich nirgendwo getastet, nee. Okay. Haben Sie Fieber? Da habe ich nicht, nee. Schwitzen Sie in der Nacht so viel? Nur in letzter Zeit ja. Also das ist schon, ich kenne das eigentlich nicht, aber in den letzten Wochen merke ich, dass meine Kleidung nass wird, auch dass das Bett so ein bisschen nass wird. Hm. Haben Sie Ihre Kleidung gewechselt? Ja, so in den letzten Wochen ein paar Mal bin ich aufgestanden nachts und habe sie wechseln müssen. Okay. Haben Sie Probleme bei Schlafen? Schlafstörungen habe ich nicht, nee. Okay. Rauchen Sie? Nee, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Gar nicht. Okay. Das ist eine Frage, ja, tut mir leid, ich muss fragen. Probieren Sie Drogen? Drogen? Nee, mit Drogen habe ich nichts am Hut. Okay. Haben Sie gegen etwas Allergie? Nee, nicht, dass ich wüsste, ist mir nicht bekannt. Unverträglichkeiten? Unverträglichkeiten? Nee, ist mir jetzt auch nicht bewusst. Okay. Ja, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter und einen Sohn. Sind Sie gesund? Sind Ihre Kinder gesund? Die sind beide gesund, ja. Ja, okay. Ich glaube, Ihre Eltern lebt noch lebt, lebt nicht, oder? Leben nicht. Können Sie hören? Ja, ich höre Sie. Meine Eltern leben nicht mehr. Ja. Hatten Sie Erkrankungen oder ähnliche Beschwerden, ähnliche Erkrankungen wie Sie? Nee, mein Vater ist an einem Schlaganfall gestorben, und meine Mutter ist, ganz normal eingeschlafen. Okay. Was sind Sie von Beruf? Also ich bin berentet mittlerweile. Ich war früher Industriemechaniker. Herr Müller, habe ich alle wichtigen Fragen von mir gefragt? Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, können Sie mir sagen. Jetzt. Wenn Sie mich so fragen, also ich habe schon viele Jahre immer mit Aufstoßen Probleme gehabt. Entschuldigung, können Sie wiederholen? Ja, ich habe viele Jahre so Aufstoßen gehabt, also so im Schlaf, dass mir dann der Mageninhalt in die Speiseröhre hochgewandert ist. Wie viele Jahre? Das sind vielleicht 10, 15 Jahre schon gewesen. Sind Sie für diese Beschwerden zum Arzt gegangen? Nee, bin ich nicht. Also hin und wieder mal. Ich wusste aber, ich darf abends nicht essen. Vor allem spät nicht essen, nichts trinken, dann war das Problem nicht da. Nur weil feiern, wenn ich mal abends was gegessen habe oder viel getrunken habe, dann habe ich gemerkt, ich darf nicht flach liegen, die ganze Soße kommt mir in den Mund. Sie sagen, wenn Sie trinken, gibt es Probleme, aber was trinken Sie? Nein, nein, wenn ich irgendetwas getrunken habe, das kann auch Wasser sein oder Tee sein, also nichts Besonderes. Nichts Besonderes, okay. Nehmen Sie bestimmte Medikamente für Aufstoßprobleme ein? Nee, keine Medikamente. Keine Medikamente. Herr Müller, jetzt muss ich körperliche Untersuchungen durchführen und manche andere Untersuchungen, Laboruntersuchungen und Blutabnahme machen und meinen Oberarzt sprechen. Und dann kann ich mit Ihnen Ihre Beschwerden oder bestimmte Diagnose sagen. Bitte warten Sie im Warteraum und dann können wir noch einmal sprechen, oder? Okay? Okay, gut. Noch Fragen? Für Sie Sicherheit haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Nervosität, Unruhe, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Leistungsverlust haben? Nee, eigentlich nicht. Haben Sie Herzrasen, Stolpern oft bei Belastung oder Nee, ich habe es nicht bemerkt. Nee. Wie Nee, ich habe es viel nicht bemerkt. Ist mir nicht so bewusst gewesen. Sprüfen können Sie steigen, bevor Sie Luftnot haben oder stehen bleiben? Also. Kann ganz normal, drei Stockwerke kann ich schon steigen. Haben Sie Verschlucken? Ob ich mich verschlucke? Nee, das nicht. Ich kann nur nicht richtig schlucken, aber verschlucken nicht. Nee. Ja, gibt es noch nicht so viele Fragen? Können wir anfangen, Herr Oberarzt? Möchten gerne. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ich Gerne, klar. möchte gerne eine Patient vorstellen. Herr Müller, 75 Jahre alt und 67 Kilogramm und 1,75 Meter groß. Er habe seit 4, 5 Wochen ein Schlückenproblem und gibt es ein bisschen Schmerzen nur beim Schlücken. Und die Schlückenprobleme gibt es nur mit festen Sachen, aber mit Flüssigkeiten gibt es kein Problem. Er nimmt keine Medikamente ein. hat nur für manchmal für Kopfschmerzen ab und zu Paracetamol benutzen. Und außer Schlückenproblem hat er ein Aufstoßenproblem seit sehr langer Zeit. Und aber er benutze keine Medikamente oder kein Arzt besucht für Medikamente sagt man nicht benutzen. Diese Medikamente Problem. Nimmt er hat man keine ein. Und keine andere. Nee, nochmal, also Medikamente werden nicht benutzt, man nimmt sie ein. Ja? Man sagt nicht, er benutze keine Medikamente, sondern man sagt, er nehme keine Medikamente ein oder er nimmt keine ein. Er nehme keine Medikamente ein für diese Beschwerde. Und er hat kein Problem mit Appetit oder Schlafen oder andere Dinge. Und er hat in letzten 3 Monaten 20 Kilo abgenommen. Und er hat auch in der letzten Woche so viel Nachschweiß. Und er muss ein paar Mal die Kleidung wechseln. Und er ist kein Raucher, er trinkt keinen Alkohol und kein Drogen. Er hat keine Allergien oder Unverträglichkeiten gegen etwas. Er ist verheiratet und seine Kinder sind gesund. Und ihre Eltern leben nicht und ihr Vater ist gestorben an Schlaganfall und Mutter hat einen normalen Grund. Ja. Und er ist Rentner und die Mutter ist natürlich gestorben. Die Mutter ist natürlich gestorben. Ihre Mutter ist natürlich gestorben. Er ist jetzt Rentner, aber er war in der Vergangenheit Industriemechaniker. Er hat kein Problem mit Herz oder Lungen. Und nach dieser Anamnese ist meine Verdachtsdiagnose Ödipalkarzinom vielleicht. Oder, mag ja sein, wir wissen es ja nicht. Ja, wir wissen nicht. Mein Verdacht ist Ösophagus-Karzinom, vielleicht Fagenskarzinom oder als differenziell diagnostisch würde ich sagen, es kann ja Achalasia sein. Ja, eine Achalasie. Achalasie sein oder Pharynxkarzinom sein oder auch ein großer Magenkarzinom sein. Und ich werde große Blutbild machen und Ultraschall und CT machen. Ja. Ultraschall, aber was sollten Sie denn vor dem CT oder vor dem Ultraschall sofort irgendwie in die Wege leiten? Ja, vielleicht kann ich eine Ösophagoduodenoskopie machen und Ösophagus sehen. Ja, und die Magenspiegelung. Ne? Einmal schauen, was ist da los, warum kann dieser Mensch nicht schlucken? Ne? Und man wird schon sehen, je nachdem, wo die Schluckstörung ist, ne? Ob das im Ösophagus ist, in der Speiseröhre also oder im Übergangsbereich oder ob das irgendwie der Mageneingangsbereich ist. Ne? Oder aber ob da überhaupt keine Verengung da ist, dass vielleicht irgendetwas von außen da drauf drückt. Ne? Ja. Kann ja auch sein, zum Beispiel irgendein Tumor, der im Mediastinum wächst und die Speiseröhre einfach zusammendrückt. Pardon. Und sie haben jetzt die Magenspiegelung gemacht. Und der Gastroenterologe sagt, er sieht so im distalen Ösophagus, also im unteren Bereich, sieht er einen Tumor, der zirkulär die gesamte Zirkumferenz, also drumherum, wächst und nicht passierbar ist. Und der hat daraus Proben entnommen. Gut. Und er sagt, das sieht verdächtig aus wie ein Ösophaguskarzinom. Mhm. Ja? Und jetzt machen wir als nächsten Schritt. Ja, das gehört ein Staging. Schritt. Ja, als nächster Schritt. Was machen Sie dann? Als nächster Schritt müssen wir Therapie planen. Nun noch nicht. Erstmal müssen wir natürlich die Untersuchungen komplettieren. Ne, wir wollen wissen, ist das jetzt ein Tumor, der nur auf die Speiseröhre, auf den Ösophagus begrenzt ist? Oder hat der irgendwo hingestreut? Wir müssen erstmal ein Stadium festlegen. Ne? Was für ein Stadium haben wir denn überhaupt? Wo überall befindet sich die Erkrankung? Und erst danach kann ich dann die Therapie planen. Ja? Man muss also erstmal was machen? Wenn ja, ich wissen will, müssen wir zuerst kontrollieren, ob ein Metastase gibt oder nicht. Außerdem müssen wir ein PET-CT machen. PET-CT nicht sofort. In Deutschland wird PET-CT nicht immer bezahlt und PET-CTs macht man hier sehr selten. Hm. Man begnügt sich mit dem normalen CT. Ne? Okay. Eine Computertomographie von Brust und vom Bauch, also Thorax, Abdomen. Und dann guckt man sich an, gibt es lokale oder etwas weitere Lymphknoten? Gibt es Lungenmetastasen? Gibt es Lebermetastasen? Oder gibt es vielleicht im oberen Bauchbereich, also im Mesenterium, irgendwelche Lymphknotenmetastasen? Ne? Und Sie haben die CTs gemacht und er sieht nur lokal so kleine oder etwas vermehrte Lymphknoten, die nicht vergrößert sind. Mhm. Sonst sieht er keine Metastase. Gut. Es gibt, es gibt kein Metastase, nur lokale Tumor. Und in diesem Fall müssen wir die Staging auf Deutsch, wie kann ich sagen, ich bin nicht Staging machen und ja mit und einem. Staging. Es gibt im Deutschen keinen Begriff dafür. Ja, ich weiß nicht auf Deutsch, wie kann ich sagen, ich bin nicht sicher. Es gibt kein Staging. Es gibt kein deutsches Wort für Staging. Man sagt auch im Deutschen Staging okay. Durchführen. Ja. Wir müssen Staging machen und können wir auch mit Onkologie ein Konzil planen und vielleicht Chirurgie. Und wir können in diesem Fall, ich glaube, können wir keine Operation machen. Vielleicht müssen wir nur Radio und Chemotherapie planen mit Onkologen. Und vielleicht, gibt es auch andere Probleme mit Komplikationen. Für das können wir eine Reha planen. Und, Nur langsam. Sie sind ganz schnell jetzt am Ende. Da müssen wir jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Ne? Also, Sie haben die Computertomographie gemacht und man sieht keine Fernmetastasen. Und der Radiologe sagt, vielleicht so lokale Lymphknoten. Was gehört aber noch mit dazu bei distalen Ösophaguskarzinomen oder aber einem AEG? Wissen Sie, was ein AEG ist? Ich weiß nicht. Haben Sie noch nicht gehört? Das nennt sich ein Adenokarzinom des ösophagogastralen Überganges, AEG. Ja, das ist ein englischer Begriff. Deshalb esophageal, esophagogastral. Adenokarzinom, esophagogastral, also AEG. Und das wird je nach Lokalisation als 1, 2 oder 3 bezeichnet. Sprich, wenn der größte Anteil des Tumors eher im Ösophagus ist, ist das ein AEG1. Mittlerweile wird das aber als distales Adenokarzinom des Ösophagus bezeichnet. Oder aber der Übergangsbereich von der Speiseröhre zum Magen, dann ist es ein AEG2. Wenn der größte Teil des Tumors im Magen liegt, dann ist es ein AEG3. Ja? Aber die liegen alle sehr dicht beieinander und die können alle solche Schluckstörungen eigentlich machen. Das darf man nicht vergessen. Und daneben gibt es auch die reinen Plattenepithelkarzinome, Ösophaguskarzinome. Das kann natürlich, der Pathologe muss jetzt gucken, was es ist. Ist das ein Plattenepithel-Ösophaguskarzinom oder ist es ein Adenokarzinom? Die werden nämlich unterschiedlich behandelt. Ja? Sie haben gesagt, Sie würden den Chirurgen direkt fragen. Mittlerweile sagt man, bei einem Adenokarzinom, also AEG, macht man überwiegend eine neoadjuvante Chemotherapie. Aber bevor man eine neoadjuvante Chemotherapie macht, sagt man, sollte eine diagnostische Laparoskopie erfolgen. Warum? Weil diese Adenokarzinome sehr leicht eine Peritonealkarzinose hervorrufen. Liegt eine Peritonealkarzinose vor, dann operiert man den nicht. Das ist dann ein Stadium 4, der ist dann fernmetastasiert und dann operiert man diese Leute nicht. Wenn keine Peritonealkarzinose vorliegt, dann sagt man, macht man erstmal eine neoadjuvante Chemotherapie. Die Daten haben gezeigt, dass das Outcome, die Überlebensraten bei Patienten, die neoadjuvant behandelt wurden, viel, viel besser ist. Und deshalb gibt es die Empfehlung, Adenokarzinome sollten neoadjuvant vorbehandelt werden. Bei Ösophaguskarzinomen, Plattenepithel als Histologie, ist das ein bisschen anders. Da kann man natürlich im distalen Ösophagus direkt operieren. Man kann aber auch zunächst neoadjuvant radiochemotherapieren. Das ist schon richtig. Aber nur bei Plattenepithelkarzinomen. Danach kann man das dann resizieren lassen. Aber bei Ösophaguskarzinomen gibt es entweder die alleinige Chemotherapie neoadjuvant. Man kann aber auch kombiniert Radiochemotherapie neoadjuvant und dann sagen, wenn es vertretbar ist, auch operieren. Ja? Ist beides nicht so schön. Das wird meistens in so speziellen Zentren gemacht. Nicht jeder Chirurg beherrscht die Technik der Ösophagusresektion. Da gibt es viele verschiedene Formen. Ich sehe, der Dr. Aligi, der kennt sich damit besser aus, er ist Chirurg. Aber man kann einen Magenhochzug machen, man kann ein Koloninterponat machen, das ist ein Zwei-Höhlen-Eingriff, sagt man. Das muss aber der Chirurg selber entscheiden, je nachdem, wie die Lage des Karzinoms ist, wie viel vom Ösophagus resiziert werden muss. All das muss natürlich miteinander besprochen werden. Und dafür gibt es eben in Deutschland, fast überall muss man sagen, ein Tumorboard, ja, wo dann die Fälle, die Patienten interdisziplinär, sagt man, mit Chirurg, mit Strahlentherapie, mit Gastroenterologe und Onkologe und Radiologe, Pathologe gemeinsam durchspricht und dann festlegt, welches Prozedere das Beste für den Patienten ist. Und das Gleiche gilt aber auch für ein Magenkarzinom. Ja? Auch Magenkarzinome im limitierten Stadium ohne Peritonealkarzinose, wenn die in einem fortgeschrittenen Stadium sind, also mindestens ein Stadium 3, ja, dann werden die automatisch neoadjuvant behandelt. Deshalb wollte ich vorhin noch sagen, zum Staging gehört neben der Computertomographie auch eine Endosonographie, ja, ein endoösophagealer Ultraschall, dass man dann einmal guckt, ist es im Ultraschall auch sichtbar, dass da vergrößerte Lymphknoten da sind? Wenn ja, dann ist auf jeden Fall die neoadjuvante Chemotherapie indiziert. Wenn kein Lymphknoten da ist und das ist ein limitiertes Stadium, Stadium 2 zum Beispiel oder Stadium 1, dann werden diese Leute primär operiert. Aber mit Lymphknotenbefall oder aber ein Stadium 3, also T3, dann werden sie erstmal neoadjuvant chemotherapiert. Und dieser Mensch, der hat ein Adenokarzinom. Ja? Und in diesem Falle passt es zu einem AEG1 oder nach neuer Nomenklatur ist es ein Adenokarzinom des distalen Ösophagus. Und der würde jetzt erstmal eine neoadjuvante Chemotherapie bekommen. welche Substanzen, das muss, müsst ihr nicht wissen, das muss aber der Hämato-Onkologe wissen. Der ist 75 Jahre alt, aber der ist noch in einem sehr guten allgemeinen Zustand, der hat keine Komorbiditäten. Man müsste sicherlich das Herz nochmal untersuchen, die Lunge nochmal untersuchen. Wenn all das in Ordnung ist, dann kann man dem sicherlich die empfohlene FLOT-Therapie geben. Das ist eine Kombination aus Oxaliplatin, Docetaxel und 5-FU mit Folinat. Aber das kann auch schwierig werden bei einem 75-Jährigen. Er ist in einem guten Zustand. Ich würde es riskieren. Man gibt es insgesamt 4-mal. Und dann guckt man, ob der Tumor kleiner geworden ist oder nicht. Und dann operiert der Chirurg meist. Ne? Und bestrahlen tut man dann in diesem Falle eher nicht. Alternativ kann man auch sagen, wenn er nicht operabel ist, ja, warum auch immer, wenn er herzkrank ist oder aber lungenkrank ist, man spricht dann funktionell inoperablem Zustand, dann kann man den alternativ auch kombiniert Radiochemotherapien und operiert ihn dann nicht mehr. Ne? Das wäre die andere Alternative. Was man manchmal auch machen kann, ist, dass man sagt, man macht zwar eine neoadjuvante Chemotherapie, aber der Patient soll auch selber was essen. Manche legen da einen Stent, ja, Esophagus-Stent, kann man auch da reinlegen. Ist auch eine Möglichkeit. Ich mag es nicht so gerne, weil der Stent manchmal doch Probleme macht. Der kann dissoziieren, der kann auch mal perforieren, der kann auch mal Blutungen verursachen. Und dann hat man noch mehr Probleme, vielleicht die Therapie unterbrechen und so weiter. Und ich habe häufig die Beobachtung gemacht, unter der Therapie wird die Schluckstörung besser. Ja? Wenn die Chemo wirkt, dann können die Patienten meistens wieder gut essen. Und natürlich haben Sie sehr gut gefragt, solche Tumore können auch sehr leicht bluten. Es kann auch zu einer Anämie gekommen sein. Er hat es jetzt aber nicht gehabt. Und dann hätte er natürlich auch einen Leistungsknick, Schwäche, Konzentrationsstörung, Luftnot und so weiter und so weiter. Das hat er alles aber nicht gehabt, weil er anscheinend aus dem Tumor nicht geblutet hat. Ne? Okay? Ja, okay, danke. Danke sehr. Ja. Für diese Patienten, welche Prognose werden? Also die Prognose für diesen Patienten ist eigentlich gar nicht so schlecht nach heutigem Standard. Wenn er die Therapie durchsteht und er ist gut zu operieren, dann hat er eigentlich eine sehr gute Chance, geheilt zu sein. Ich würde sagen, so über 50%. Ja? Das ist vor 20 Jahren so nicht der Fall gewesen, ne? Mit den modernen Medikamenten und mit den modernen Vorgehensweisen, Staging-Geräten und so weiter, kann man die Prognose des Patienten deutlich verbessern. Und vor Jahren gab es eben diese FLOT-Studie und da hat man teilweise auch unter der neoadjuvanten Chemotherapie auch komplette pathologische Remissionen gesehen. Sprich, der Tumor war komplett abgestorben. Man hatte zwar irgendwie Restareal, aber da waren keine vitalen Zellen enthalten, so dass das eine Revolution war. Ja, man hat sozusagen mit der Chemotherapie den Patienten geheilt, operiert, werden sie aber trotzdem, ja, weil da noch ein gewisses Restrisiko drinsteckt, dass daraus immer noch ein Tumor entstehen kann, dass die Erkrankung wiederkommen kann. Hm? Vielen Dank. Spreche ich zu viel oder zu fachmännisch? Versteht mich jeder oder bleibt manches unverstanden? Ich verstehe ja, fast alles. Ja, Sie sind sehr nett und diese Information möchte ich Ihnen jeden Unterricht und sehr gut, ich denke. Okay, alles klar.